Nachfertigen. So kann ich als ehrlicher Mann das Eigentum zurückerstatten. Suum cuique. Dem Schlüsselloch sein Schlüssel. Die Barbare! Mann! Ja? Bist du Ser Matteo del Sarto? Vergattet und außer Diensten? Ja oder nein? In Gottes Namen. Ich bin Kriegskapitän und mit der Aushebung der Rekruten betraut. Du prangst auf meiner Liste. Bedanke dich für die Ehre. Was du an Pistolen, Flinten, Kanonen, Schwertern, Pferden, Mauleseln oder Elefanten besitzest, nimmst du mit. 3 Minuten Zeit, dein Haus zu bestellen und den Mund gehalten. Flink.